بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir haben beim letzten Unterricht uns beschäftigt mit den verschiedenen Riba-Sorten. Und die Frage, die sich heute stellt zu Beginn, ist, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam im berühmten Hadith von Abu Sa'id Khudri radiallahu anhu uns berichtet hat von 6 verschiedenen Sorten. Ihr könnt euch noch daran erinnern, inshallah, Gold und Silber auf der einen Seite und auf der anderen, das waren ja die 2 berühmten Zahlungsmittel, auf Arabisch Thaman, und dann auf der anderen Seite wertvolles, sogenannte Muthman, also Datteln, Gerste, Weizen und Salz. So, und das war, weiß es, diese 4 Beispiele für Muthman. Und wir haben ausführlich gesprochen, unter welchen Bedingungen oder in welchen Fällen es zu beiden Zinsformen kommen kann, sowohl Nasi'a Riba als auch Fadl Riba, und in welchen Fällen es nur zu einem von beiden Zinsformen kommen kann. Und wir haben natürlich schon vorher ausführlich darüber gesprochen, was wir im Islam unter Zinsen verstehen, und dass das eben viel mehr Bereiche umfasst als das, was wir vielleicht aus dem deutschen Sprachraum kennen, ja, oder unter den menschengemachten Gesetzen kennen. Dort kennt man eigentlich meistens nur eine Form oder eine Art, besser gesagt, und im Islam ist das aber ein bisschen anders definiert. Heute wollen wir uns unterhalten, zunächst einmal über die Illa für diese 6 Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Das ist fundamental dafür zu wissen, ob andere Arten, ob andere Thaman oder Muthman zur ersten oder zweiten Kategorie hinzugefügt werden. Denn vielleicht wisst ihr aus Usul, dass wenn wir eine Angelegenheit auf eine andere übertragen wollen, also Qiyas machen wollen, dann ist natürlich, also ein Hukum von einer uns bekannten Situation übertragen wollen auf ein Hukum der uns unbekannten Situation, auf eine Sache übertragen wollen, deren Hukum uns unbekannt ist, dann ist ja fundamental oder Voraussetzung dafür, dass wir wissen, womit der Hukum eigentlich verknüpft ist. Und das ist ja die sogenannte Illa. Und wenn wir diese kennen, dann können wir den Hukum übertragen von einer Sache auf die andere. Weil die Frage, die sich stellt, als der Prophet a.s.w. zum Beispiel Salz erwähnte, was ist mit dem Pfeffer? Gehört er dazu oder gehört er nicht dazu? Der Prophet a.s.w. erwähnte Gerste und Weizen. Was mit dem Reis? Gehört er dazu oder gehört er nicht dazu? Und so weiter und so fort. Gibt es viele landwirtschaftliche Erzeugnisse, die je nachdem, wie wir die Illa definieren, hinzufügen oder nicht hinzufügen. Das ist auch ein Grund oder eine Ursache für Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, weil je nachdem, wie du die Sache angehst, packst du mehr oder weniger Sachen hinein. Die allermeisten Gelehrten, rahimahumullah, sind der Ansicht, dass es tatsächlich auch eine Illa gibt für diese 6 Sachen, die der Prophet a.s.w. erwähnt hat. Und deswegen ist das die Ansicht der allermeisten Gelehrten, bis auf manche wenige, die gesagt haben, nur die 6 Dinge, die der Prophet erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam, sind Riba relevant, alles andere nicht. Ja, das ist eine Mindermeinung. Der Prophet a.s.w., die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass die Beispiele, die der Prophet a.s.w. erwähnt hat, lediglich Beispiele für Kategorien sind. Ja, wenn er zum Beispiel geredet hat von den Weizen und Gerste, dann sind das Beispiele für alles Korn, was es eben gibt. Und deswegen fällt darunter das Beispiel von Reis, was ich vorhin erwähnt habe, ebenfalls, aber auch andere Sachen wie Hirse oder was auch immer es gibt. Dann das Beispiel der Datteln, die der Prophet a.s.w. erwähnt hat, ist ein Beispiel für alles, was mehr oder weniger süßlich schmeckt. Ja. Und manche packen darunter, deswegen auch Rosinen, andere packen auch darunter Honig und solche Angelegenheiten. Unter Salz verstehen wir ein Beispiel für die Kategorie von Gewürzen. Also würden wir darunter auch das Pfeffer erwähnen, packen, was wir vorhin gesagt haben. Und andere Dinge. Es hängt eben davon ab, wie man die Illa letztendlich definiert. Der Hadith, der uns als Grundlage gilt, der Hadith von Abu Sa'id radiallahu ta'ala anhu, erwähnt bestimmte Nahrungsmittel, und die Frage ist, welche Gemeinsamkeit haben diese Nahrungsmittel? Ja? Oder welche Gemeinsamkeit haben diese Nahrungsmittel? Warum wurden diese erwähnt? Haben sie irgendwelche Gemeinsamkeiten? Dann ist das vielleicht die gemeinsame Illa, warum sie erwähnt worden sind. Und auffallend ist zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, wie diese Dinge gewogen oder gemessen werden allgemein, dann sehen wir zum Beispiel, dass Salz wird wohl zum Beispiel gewogen. Ja. Gold zum Beispiel wird auch gewogen, und Silber, richtig? Dann finden wir, was haben wir noch? Finden wir zum Beispiel Korn wie zum Beispiel Gerste und Weizen. Das wird vielleicht wird es manchmal gewogen, vielleicht wird es manchmal auch per Hohlmaß gemessen. Ja, per Hohlmaß gemessen. Hohlmaß wie zum Beispiel Kubikmeter bei Holz nennt man Ster, oder bei Flüssigkeiten sagt man Liter. Ja. All diese, das berühmte Hohlmaß natürlich von damals war, oder das, was meistens erwähnt wird, wenn man über Hohlmaß spricht, ist der Mut. Der Mut, und da redet man vom prophetischen Mut, wo es darum geht, dass man die Hände eines durchschnittlich großen Mannes nimmt und er die Hände beide zusammenhält, aber die Finger weder zu weit einzieht noch ausgestreckt lässt und dann diese Hände voll macht, aber oben abgelettet und nicht einen Haufen draus macht. Da sieht man dann einen Mut. Ja, und ihr seht hier, das ist hier eine Art Mengenangabe, die sich auf den Raum bezieht. Okay? Und da ist zum Beispiel das Gewicht irrelevant. Das heißt, es kann sein, ich habe zwei Mut und die sind beide unterschiedlich schwer. Deswegen macht es keinen großen Sinn, dass man sagt, Zakat al-Fitr beträgt bei Reis oder Zakat al-Fitr beträgt so und so viel Kilogramm. Das macht gar keinen Sinn. Ja, weil Reis ist nicht so schwer wie Datteln. Und Datteln, ob sie getrocknet sind oder ob sie noch feucht sind, sind einfach unterschiedlich schwer. Und deswegen macht das keinen Sinn. Es macht ein bisschen Sinn, wenn man das ein bisschen näher beschreibt, wenn man sagt, die Reissorte so und so, ja, entspricht so und so viel Kilogramm. Da hilft man jemandem weiter. Aber wenn man einfach sagt, ein Mut ist so und so viel Kilo, das kann bei Kartoffeln ganz anders ausfallen als bei Mehl zum Beispiel. Ja. Und deswegen jetzt eine Herangehensweise. Wir schauen uns erstmal Gold und Silber an. Die Frage ist, was ist die Illa bei Gold und Silber? Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass die Illa bei Gold und Silber das Gewicht ist. Das Gewicht ist. Und sie natürlich ist klar, dass Gold und Silber gewogen wird. Also bei Gold und Silber interessiert uns nicht die Form der Münze, interessiert uns nicht die Grafik, die vielleicht die Münzprägung, das interessiert uns alles überhaupt nicht. Letztendlich interessiert dich, wie viel Gramm Gold sind das. Und die Karatzahl meinetwegen noch, aber es ist ja letztendlich, interessiert sich die Grammzahl von Gold. Und deswegen ist das Gewicht eine Gemeinsamkeit zwischen Gold und Silber, dass manche Gelehrte als die Illa sehen. Was das bedeutet, letztendlich, es hat große Konsequenzen. Weil wenn du sagst, es geht um das Gewicht, dann beziehst du das auf alles, was per Gewicht gewogen wird. Dann sagst du praktisch, alles, was per Gewicht gewogen wird, fällt unter die Zinsregel. Das heißt, auch wenn du Eisen kaufen würdest und verkaufen würdest, fällt das unter die Zinsregeln. Auch wenn du Holz kaufen, verkaufen würdest und das per Gewicht wäre, fällt das ebenfalls unter die Zinsregeln. Warum? Weil wenn du sagst, das ist die Illa, dann, wenn sie sich woanders ebenfalls befindet, dann hält es den gleichen Hukm. Sonst würdest du ja gegen deine Prinzipien handeln. Und sie stützen sich unter anderem auf einen Hadith, der die Sache mit dem Gewicht erwähnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Version dieses Hadith in Abu Sa'id Khudri: "La tabi'u adh-dhahaba bil-dhahab illa wala al-wariq bil-wariq illa waznan bi-wazn." Auf Deutsch: Verkauft weder Gold gegen Gold noch Silber gegen Silber, es sei denn mit dem gleichen Gewicht. Und das heißt, also man darf Gold gegen Gold tauschen, Voraussetzung ist aber, dass das gleiche Gewicht ist, und zweite Voraussetzung, wissen wir automatisch aus anderen Hadithen, ist natürlich, dass eben der Nasi'a-Zins nicht zustande zu tragen kommt. Das eben muss es in der gleichen Sitzung geschehen. Wie gesagt, also wenn wir vom Gewicht reden, dann auch von allen anderen Metallen, auch von Kupfer und Nickel und Platin und wie sie alle heißen. Alles wäre dann Riba-Kategorie, Riba-Ware oder Riba-Thaman, Riba-Muthman, je nachdem. Das ist eine Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Die zweite Ansicht ist die Ansicht der Mehrheit. Sie sagen, Gold und Silber, die Illa darin ist die Tatsache, dass es Zahlungsmittel sind. Und auf Arabisch sagt man Thamaniya. Ja, die Tatsache, dass die Zahlungsmittel sind, macht sie zu Riba-Produkten und nicht das Gewicht. Das ist, wie gesagt, die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Und dementsprechend ist natürlich auch das heutige Geld, was nicht mehr oder zum Teil nicht mehr gedeckt ist durch diese Rohstoffe, auch unter die Zinsregelung fällt. Und das ist auch die offensichtlichere Ansicht, dass es eben hier um die Thamaniya geht, ja, um die Tatsache, dass es Zahlungsmittel sind. Eine weitere Frage, die wir uns stellen in diesem Zusammenhang: Wie sieht es denn aus mit Waren, die per Stück gekauft werden? Ja, also wir haben Waren, die wir per Gewicht kaufen, wir haben per Hohlmaß, wir haben per Längeneinheit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Sachen messen kann. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, wie man dass man eben per Stück kauft. Wie zum Beispiel ein Auto. Keiner käme auf die Idee, ein Auto per Hohlmaß zu kaufen oder ein Auto per Gewicht zu kaufen. Das macht keinen Sinn. Sondern es macht Sinn, das per Stück zu kaufen. Oder zum Beispiel kann auch sein, dass man ein Tier per Stück kauft, dass das Pferd irrelevant ist, wie schwer das jetzt ist, sondern es ist viel mehr wichtiger, was dieses Tier, weil den Wert des Tieres macht nicht das Gewicht aus, bei Rennpferden vielleicht, ja, da geht es eher um die Funktionalität, welche qualitativen Eigenschaften es hat. Insofern gibt es Tiere, die per Gewicht gekauft werden. Da geht es wahrscheinlich meistens um das Fleisch, das das Tier hat. Wie das Tier, das Schaf, das man zum Opfern kauft, dann interessiert sich das Gewicht wohl mehr als irgendwelchen anderen Funktionalitäten. Insofern ist das auch eine Sache, die man in diesem Zusammenhang diskutieren muss. Und die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, manche von ihnen sagen, die sind unterschiedliche Ansichten, ob bei Waren, die per Stück gekauft werden, auch Zinsregeln greifen. Und zugrunde legen wir uns ein Hadith von Abdullah ibn Amr ibn al-As. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihn beauftragt hat, eine Armee vorzubereiten. als ihm die Kamele ausgingen, ordnete er ihm an, die jungen Zakar-Kamele zu verwenden. Er nahm dann ein Kamel für zwei Kamele von den Zakar-Kamelen. Alles klar? Er nahm dann ein Kamel für zwei. Und das ist Grundlage dafür zu sagen, dass eben die bei Waren, die per Stück gekauft werden, die Zinsregeln nicht greifen. Ja, nicht greifen. Insofern, wenn man ein Kamel gegen zwei tauscht oder ein Auto gegen drei tauscht oder ein Computer gegen zwei tauscht, das alles unterliegt nicht den Zinsregeln. Und das ist auch inshallah ta'ala die richtigere Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Dann haben wir also über Gold und Silber gesprochen. Dann bleibt uns jetzt noch die zweite Kategorie, die sogenannten Muthman, die Muthman-Kategorie. Und die Frage ist hier auch hier, was ist hierbei die Illa? Da kann man sich vorstellen, dass die Gelehrten, weil es eben mehr Sorten sind, auch dementsprechend mehr Ansichten vertreten und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Manche von ihnen, das ist die erste Ansicht, besagt, dass es hier um alles Essbare geht, das per Hohlmaß gemessen wird. Okay? Verinnerlichen wir doch mal, die vier Sachen, die der Prophet erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam, sind tatsächlich alles Nahrungsmittel und sie alle werden per Hohlmaß gemessen. Zumindest in der damaligen Zeit. Ja? Das ist die eine Sache. Und der Grund dafür ist, dass der Prophet alaihi wasallam in manchen Belieferungen verboten hat, dass man einen Sa' gegen zwei austauscht. Den Hadith werden wir gleich nochmal sehen nachher. Hadith von Bilal, radiallahu ta'ala anhu, als er einmal zwei schlechte Sorten von Datteln, also zwei Säcke schlechte Datteln, das heißt schlechte Datteln, also die waren gut, aber die waren nicht so qualitativ hochwertig, getauscht hat gegen einen hochwertigen. Und warum hat er das gemacht? Weil er wollte den Propheten, a.s.w., gute Datteln bringen. Aber der Prophet hat ihm das verboten und hat gesagt, das ist der Zins. Insofern wissen wir, dass beim Hohlmaß auf jeden Fall die Zinsregeln greifen in Bezug auf Datteln. Und das ist ein Nahrungsmittel. Also sagt die erste Ansicht unter den Gelehrten, dass das die Illa ist. Und hier sehen wir, dass die Illa, und das lernen wir auch in Usul, nicht eine einzige sein muss. Okay? Das heißt also, das, was den Hukm ausmacht, in diesem Fall, dass es eben Zinsprodukte sind, muss nicht abhängen von einer einzigen Eigenschaft in diesen Produkten, sondern kann auch von zwei Eigenschaften abhängen, kann auch von drei Eigenschaften abhängen, je nachdem. Ja? Und hier sind es eben zwei Eigenschaften. Einmal die Tatsache, dass per Hohlmaß gemessen wird und zweitens, dass es sich hier um Essbares handelt. Wäre es also nur Essbares, das aber gewogen wird, greifen die Zinsregeln nach dieser Ansicht nicht. Oder würde es per Hohlmaß gemessen werden, aber es geht nicht um Essbares, dann würden die Zinsregeln ebenfalls nicht greifen. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, ist dieselbe wie die erste, fast dieselbe wie die erste, allerdings etwas erweitert. Und zwar geht es hierbei nur um eine einzige Illa, und zwar das Essen, das Essbare. Die erste war Essbares mit Hohlmaß, die zweite ist einfach nur alles Essbare. Insofern sagen sie, die Illa für die zweite Kategorie, die der Prophet erwähnt hat, ist, dass es alles Essbares ist. Insofern fallen darunter auch Tomaten. Ja, aber Tomaten werden wohl per Gewicht verkaufen. Darunter fallen auch Erdbeeren. Erdbeeren wohl auch per Gewicht verkauft und so weiter und so fort. Entscheidend ist, es geht nicht mehr ums Hohlmaß, sondern es ist egal, wie es gemessen wird, es ist einfach Essbares. Und sie stützen sich hierbei auf eine Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der er sagte, At-ta'amu bil-ta'ami mithlan bi-mithl. Das heißt auf Deutsch übersetzt, Nahrung darf nur im gleichen Maß ausgetauscht werden. Okay? Nahrung gegen Nahrung darf man nur austauschen, wenn es gleich viel gewesen ist. Und die Tatsache, dass der Prophet Nahrung erwähnt hat, ist ein indirekter Hinweis auf die Illa. Ja? Wie wenn man liest im Koran, Allah sagt, Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin, dass Allah leitet die Ungerechten nicht recht. Okay. Warum? Was ist die Illa? Antwort, weil sie Unrecht tun. Woher weiß ich das? Durch die Tatsache, dass der Prophet sie erwähnt hat. Okay. Oder anderes Beispiel, das nennt man Ishara, Hinweis auf die Illa durch eben die Wortwahl. Ja. Genauso der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Muhajirin verboten, am Tag, als sie nach Mekka kamen, hat ihn verboten, länger als 3 Tage in Mekka zu bleiben. Okay? So, die Frage ist, warum die Muhajirin, also warum hat er ihnen verboten, länger als 3 Tage zu bleiben? Das hat er nicht den Ansar verboten, das hat er nicht den Mekkanern selbst verboten, die dort gelebt haben, das hat er nur den Muhajirin verboten. Also die ausgewanderten Muslime aus Mekka nach Medina. Okay? Also muss irgendetwas zusammenhängen damit. Deswegen sagen die meisten Gelehrten, weil der Muhajir, der hat ja Mekka verlassen. Für Allah subhanahu wa ta'ala, richtig? So, wenn er jetzt wieder nach Mekka zurückkehrt, dann hat er praktisch seine Hijra selbst zerstört. Weil was bedeutet das denn Hijra? Hijra heißt ja, kommt von Arabisch Hajara. Das Verb Hajara heißt etwas verlassen zum Beispiel. Eine der Bedeutungen ist etwas verlassen. Wenn du aber wieder zurückkehrst zu der Sache, dann hast du es ja nicht mehr verlassen. Okay? Du sollst es ja verlassen für immer, für Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen haben die Gelehrten gesagt, was ist dann, warum 3 Tage? Aha, nach 3 Tagen gilt es also so, als hätten sie diese Stadt doch nicht mehr verlassen, sondern als wäre es wieder ihre Heimat geworden. Deswegen sagen sie, ab dem 4. Tag ist man, oder sobald man 4 Tage bleiben will irgendwo, ist man auch kein Reisender mehr. Okay? Vorher ist man, nachher ist man nicht. Ja? Weil es muss ja irgendeinen Grund geben, warum er die Muhajirin erwähnte und das Gleiche nicht sagt über allen anderen. Und der Unterschied zwischen den Muhajirin und denen ist, das war ihre Heimat vorher. Und es darf nicht mehr wieder ihre Heimat werden. Deswegen müssen sie nach 3 Tagen wieder die Stadt verlassen. Die 3. Ansicht unter den Gelehrten, rahimahullah ta'ala, ist, es handelt sich um Essbares, denkt an Salz, Gerste, Weizen und Datteln. Aber sie sagen, diese 4 Sachen haben noch eine weitere Gemeinsamkeit. Und zwar sind sie essbar und zusätzlich sind es Nahrungsmittel, die sich aufbewahren lassen. Richtig? Im Gegensatz zu, sage ich mal, Tomaten lassen sich nicht lange aufbewahren. Oder Erdbeeren. Insofern sagen sie, es geht hier um das eine und um das andere. Die 4. Ansicht unter den Gelehrten, und das ist die letzte, die wir erwähnen, ist, es handelt sich um alles Essbare, das entweder per Hohlmaß oder per Gewicht gemessen wird. Und diese Ansicht ist die richtigste unter den Gelehrten, rahimahullah ta'ala. Warum? Weil sie alle diesbezüglichen Überlieferungen berücksichtigt. Wir haben gehört, es gibt Beweise in Bezug auf den Hohlmaß. Wir haben gehört, also es gibt Hadithe, die auf Zinsen hinweisen, wenn es um Nahrung geht mit Hohlmaß. Und wir haben gesehen, es gibt den Hinweis auf das Gewicht vorhin auch. Also betrachten wir beides. Und wir sehen auch innerhalb der Kategorie, dass man ein Produkt wie Salz realistischerweise per Hohlmaß kaufen kann, aber auch per Gewicht. Insofern sagen wir, sobald wir etwas Essbares haben, das entweder per Hohlmaß gemessen wird oder per Gewicht, eine von den beiden Bedingungen muss zusätzlich noch erfüllt sein, dann handelt es sich ebenfalls um ein Riba-Produkt. Und deswegen geht es nicht nur um diese 4, wie wir gesagt haben, sondern auch um alle anderen, die diese 2 Illa erfüllen. So. Also, was könnten wir noch dazu packen? Rosinen. Rosinen, ebenfalls natürlich die Trauben, wie sie sind. All das kommt dazu. Die Erdbeeren. Ja. All das sind eben Riba-Kategorien, die den gleichen Regeln unterliegen wie die 4, die der Prophet erwähnt hat. Wir haben schon gesprochen, also in welchen Fällen die Riba-Regeln greifen. Ja? Das, wir sagen einfach nur, die Nahrungsmittel, die zu den vier dazugehören, unterliegen den gleichen Riba-Regeln wie diese vier. Das war es dann auch schon. Dann müssen wir noch etwas spezieller, etwas tiefer greifen in Bezug auf diese Produkte, die den Zinsregeln unterliegen. Denn wir haben zum Beispiel Fleisch. Fleisch ist ein Nahrungsmittel und wird sicherlich per Gewicht gekauft, gemessen. Also unterliegt es den Zinsregeln nach der Regel, die wir erwähnt haben. Die Frage ist jetzt, der Prophet a.s. sagte, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ, das heißt, wenn diese Kategorien sich unterscheiden oder wenn diese Arten sich unterscheiden oder wenn diese Kategorien sich unterscheiden, فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ, dann könnt ihr Handel treiben, wie ihr wollt, solange der Austausch sofort stattfindet. Und da haben wir gesagt, gemeint ist innerhalb einer dieser beiden Kategorien, Thaman und Muthman. Nehmen wir ein Beispiel. Wir möchten jetzt zum Beispiel Salz tauschen gegen Pfeffer. Das ist ein schönes Beispiel. Warum? Weil das eine hat der Prophet a.s. ausdrücklich erwähnt und das andere hat er nicht erwähnt. Richtig? Das haben wir durch den Qiyas hinzugefügt. Also, wenn wir Salz gegen Pfeffer tauschen wollten, sagt der Prophet a.s., dann könnt ihr Handel treiben, wie ihr wollt. Gemeint ist, egal wie viel Salz du tauschst gegen Pfeffer, spielt keine Rolle. Du kannst 1 Kilo gegen 2 tauschen, 3 gegen 4, 4 gegen 1, das spielt alles keine Rolle. Aber Bedingung ist, dass der Austausch sofort stattfindet. Ansonsten käme es zum Riba, und zwar dem Nasi'a-Riba. Die Frage ist jetzt aber, wir haben manchmal ein Produkt, das eine Kategorie darstellt und darunter gibt es Unterkategorien. Und dann ist die Frage, welche Regeln greifen dann noch, wenn man Unterkategorien gegeneinander austauscht. Dazu führen wir zwei neue Begriffe ein, die das verdeutlichen sollen, oder nur damit wir uns darüber unterhalten können. Wir könnten sagen Oberkategorie und Unterkategorien. Okay? Aber wir sagen, so wie die Gelehrten das erwähnen, damit wir das gleiche Vokabular verwenden und auch wenn wir jemanden hören, der solche Worte benutzt, dann wissen wir, was damit gemeint ist. Wir reden von dem Oberkategorie Jins, das ist sozusagen die Art, von der wir reden, und darunter haben wir dann verschiedene Sorten dieser Art. Und die Sorten nennen wir Nawa. Jins und Nawa. Also wir haben einen Jins und darunter gibt es viele verschiedene Nawa. Ja, einfaches Beispiel dazu. Wir haben von Weizen gesprochen. Aber wer in der Landwirtschaft tätig ist, weiß, dass es nicht nur eine Art Weizen gibt. Sondern es gibt den Hartweizen, es gibt den Weichweizen, es gibt den Zwergweizen und was weiß ich. Und diese verschiedenen, das sind alles verschiedene Nawa zu einem einzigen Jins. Drei verschiedene Unterkategorien zu einer verschiedenen. Ja, dann haben wir auch ebenfalls manchmal qualitativ hochwertige Sorten, ja, und weniger hochwertige Sorten. Ja. Okay, was gilt für diese Unterkategorien? Was gilt für diese Unterkategorien? Nehmen wir ein Beispiel beim Reis. Wir haben den Langkornreis und den Rundkornreis. Langkornreis und Rundkornreis sind zwei verschiedene Reissorten. Und wir wollen jetzt die Gelände austauschen. Welche Regeln gelten jetzt? Die Antwort gilt, die Antwort lautet, die Mengengleichheit muss gegeben sein. Die Mengengleichheit muss gegeben sein. Und wenn die Mengengleichheit gegeben sein muss, das bedeutet ja, es darf nicht zum Fadl-Zins kommen, dann erst recht auch der Austausch muss gleichzeitig stattfinden. Ne? Weil das ist ja alles in der, innerhalb der, der, weißt du, dieser Kategorie mit den vier, die der Prophet erwähnt hat. Und, so, und wir haben ja gesagt, unter dieser einen Kategorie ist, ist ja immer der Fall, dass der Austausch sofort sein muss. Sowohl unter den zwei Zahlungsmitteln als auch unter den vier Nahrungsmitteln. Unter diesen Nahrungsmitteln gilt immer, dass der Austausch sofort stattfinden muss. Die Frage ist immer nur, ob die Mengengleichheit eingehalten werden muss. Und wenn die Mengenheit, also Einheit eingehalten werden muss, dann, die, dann muss der, der Austausch sofort, dieser Taqabud, dieser gegenseitige Austausch, muss sofort stattfinden in der gleichen Sitzung. Ja, das Fleisch genauso, wir haben Oberbegriff Fleisch, Jins, aber darunter wissen wir, dass wir viele verschiedene Arten von Fleisch haben. Wir haben zum Beispiel heißt es Kamelfleisch und das eine ist von einem alten Tier, das andere ist von einem jungen Tier. Auch hier muss der Taqabud und Tamathul, Tamathul haben wir gesagt, ist die Mengengleichheit, ja. Beides muss gegeben sein. Aber wenn wir unterschiedliche Tiere haben, das heißt, wir haben zum Beispiel Kamelfleisch und Rindfleisch, dann sind das verschiedene Jins. Dann gilt das als verschiedene Jins. Und diese verschiedenen Jins, das bedeutet automatisch, dass die Menge nicht gleich sein muss. Also die Voraussetzung ist hier nicht der gleiche Tamathul, aber der Taqabud muss stattfinden. Insofern, wenn jemand also fragt, muss man beim Austausch von Fleisch gegen Fleisch irgendetwas beachten? Ja. Und die Frage ist, muss man die Mengengleichheit einhalten? Dann sagen wir, es kommt darauf an, wenn es sich um Fleisch desselben Tieres handelt, gleiche Jins, Kamel mit Kamel, Kuh mit Kuh, dann muss die Mengengleichheit eingehalten werden, ansonsten nicht. Also wenn wir ein Tier gegen ein anderes Tier, also das eine Fleisch des Tieres mit einem anderen Fleisch des Tieres tauschen, von einem anderen Tier, dann brauchen wir die Mengengleichheit nicht mehr einhalten. Dann ist die Frage, gehen die Gelehrten noch weiter, um dieses Prinzip weiter auszubauen. Stell dir mal vor, du vertauschst eine Kuh gegen eine Kuh. Kuh gegen eine Kuh. Dann wird es ein bisschen problematisch, weil die Frage ist natürlich hier, was bezweckt man mit dieser Kuh? Denn geht es um das Fleisch, dann haben wir die Voraussetzung der Mengengleichheit. Und dann wird es problematisch. Und dann ist die Frage, kann man das überhaupt messen? Wahrscheinlich eher nicht. Geht es aber um die Kuh als Ganzes, nicht um das Fleisch der Kuh, weil eine Kuh wird ja nicht nur gekauft zum Essen, sondern es geht ja auch vielleicht um die Milch, die man dann wäre es ja wieder ein Austausch per Stückzahl. Und bei Stückzahl haben wir gesagt, greifen die Zinsregeln gar nicht. Stimmt's? Okay. Ein weiteres Beispiel war nur zu trainieren bei Milch. Milch ist eindeutig ein Nahrungsmittel. Und Milch ist eindeutig ein Nahrungsmittel, das per Hohlmaß getauscht wird oder gekauft wird. Deswegen ist die Frage, darf man Milch gegen Milch tauschen? Fragen wir, handelt es sich um gleichen Jins? Ja, die Antwort muss dann der Fragende stellen, geben. Wenn es Kuhmilch gegen Kuhmilch ist, dann haben wir gleichen Jins und dann ist auch Tamathul und Taqabud Voraussetzung. Haben wir aber Kuhmilch gegen Kamelmilch, dann haben wir unterschiedliche Jins. Da muss die Menge nicht mehr gleich sein, sondern nur der Austausch sofort stattfinden. noch ein letztes Beispiel, wo wir schauen, wo eine Sache aus einer anderen gewonnen wird und wir sozusagen schauen, auf den Ursprung schauen, wo es herkommt, ist das Beispiel des Essig. Das Beispiel des Essig. Wenn man Essig gegen Essig tauscht, dann fragen wir uns, wo kommt der Essig her? Weil Essig wird aus verschiedenen Sachen gewonnen. Und wenn eben der Ursprung der gleiche ist, dann greifen wieder beide Regeln für Fadl-Zins und Nasi'a-Zins. Beides muss gemieden werden. Sollte der Asl ein anderer sein, der Ursprung ein anderer sein, weil wir zum Beispiel Essig einmal gewonnen haben aus Äpfeln und die anderen haben Essig gewonnen aus Trauben, dann ist die Mengengleichheit wieder irrelevant, aber der Austausch muss sofort stattfinden. Dann haben wir eigentlich die Regeln, die es diesbezüglich gibt, alle erwähnt, inshallah ta'ala. Aber wenn man in den Büchern liest, trifft man vielleicht auf eine oder andere Angelegenheit, die in diesem Zusammenhang erwähnt wird. Und damit wir auch wissen, wie wir darauf antworten und welche Position wir dazu einnehmen, sollten wir diese auch behandeln. Und zwar die Thematik zum Beispiel ist Austauschen von einem Tier gegen ein Tier. Tier gegen Tier. Wir haben ja schon gesprochen über das, wenn es per Stück gekauft wird, wir haben gesprochen über das Gesicht mit dem Fleisch. Ja? Aber wir haben eine Überlieferung, die uns da ein bisschen Probleme macht. Und zwar überliefert Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, über den Sahabi Samurah ibn Jundub, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verboten hat, den Verkauf von einem Tier gegen ein anderes mit Aufschub verboten hat. Dass er den Tausch eines Tieres mit einem anderen gegen Aufschub, mit Aufschub, also zeitlich versetzt, verboten hat. Okay? Und warum macht uns das jetzt ein Problem? Weil wir vorhin was anderes gesagt haben. Wir haben vorhin gesagt, wenn man ein Tier tauscht gegen ein Tier, ein Kamel gegen ein Kamel, greifen die Zinsregeln nicht, haben wir gesagt. Aber jetzt haben wir gesagt, greifen sie noch durch diesen Hadith doch. Wie gehen wir damit um? Bevor der Fiqh-Gelehrte etwas zu dem Hadith sagt und davon Regeln ableitet, schaut er sich natürlich, fragt er erstmal die Hadith-Gelehrten über die Authentizität des Hadithes. Und das ist ein Hadith, der umstritten ist, weil eben diese Konstellation, dass Imam Hasan al-Basri überliefert über Samurah, dem Sahabi Samurah, eine berühmte Thematik unter den Hadith-Gelehrten ist und in den meisten Fällen diese Form der Überlieferung verworfen wird. Ja, weil sie sagen, diese zwei, hat Al-Hasan al-Basri einen einzigen Hadith von Samurah ibn Jundub in Bezug auf die Aqiqa überliefert. Und alle anderen, die so überliefert werden, sind lückenhaft. Das heißt, sie haben sich nicht gegenseitig, der eine hat nicht vom anderen direkt überliefert, und deswegen werden die verworfen. Und gerade, und jetzt sagt der Fiqh-Gelehrte, diese Fehlerquelle, die in diesem Hadith vorhanden ist, diesen Hadith mit seiner Schwäche setze ich jetzt entgegen einem authentischen Hadith, und wege gegeneinander ab und sage natürlich, der authentische Hadith hat Vorrang. Das ist die eine Sache, ist ja logisch, ich kann mich ja nicht auf einen schwächeren Hadith schützen, sondern stütze mich auf den stärkeren. Und dann sage ich, und sollte der schwächere Hadith doch authentisch sein, habe ich trotzdem keinen Konflikt, weil ich verstehe ihn dann auf so und so Art. Ja, ich suche dann eine Möglichkeit, den Hadith zu verstehen, dass er nicht dem anderen authentischen Hadith widerspricht. Ja, das ist die Vorgehensweise unter den Gelehrten, weil es kann nicht sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei sich ausschließende Aussagen getroffen hat. Das kann nicht sein. Ja. Es gibt immer eine Möglichkeit der Vereinigung von Hadith, immer. Ja. Und wenn es diejenige ist, dass man sagt, ein Hadith ist aufgehoben, gilt nicht mehr. Weil aufgehoben bedeutet ja gerade, ich habe einen Widerspruch. Ja, weil wenn ich sage, das war halal, ist jetzt haram, oder es war haram, ist jetzt halal, ist das eigentlich ein Widerspruch, aber nicht mehr, wenn es zeitversetzt ist, wenn es sich auf eine ganz andere Phase im Islam bezieht. Ja. Wir haben einen Hadith von Abu Rafi', rahimahullah, wa radiyallahu anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte sich ein junges Kamel im Voraus gekauft. Der Gesandte Allahs hatte sich im Voraus gekauft, heißt es, oder man könnte auch übersetzen, geliehen. Das ist im Arabischen beides möglich. Als die Kamele von der Zakah kamen, ordnete er mir an, dem Mann ein junges Kamel zurückzugeben. Ja, also um seine Schulden zu begleichen. Da sagte ich, also Abu Rafi', ich habe unter den Kamelen nur Erwachsene und davon die besten gefunden, und zwar 6-Jährige. Also, er würde ihm jetzt mehr zurückgeben, als ihm eigentlich zusteht. Ja. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gib ihm davon, denn die besten Menschen sind die besten beim Begleichen ihrer Schulden. Das auch, also viele Leute fragen, wenn man Schulden begleicht, darf man dann mehr zurückzahlen, als man eigentlich geliehen hat? Das siehst du im Hadith eindeutig. Die besten Menschen sind diejenigen, die sind die besten beim Begleichen ihrer Schulden. Ja. Und was ist dann der Unterschied zwischen dem Haram und dem Halal? Wenn es von vornherein ausgemacht worden ist. Wenn ausgemacht worden ist, du musst mehr zurückzahlen, als ich dir geliehen habe, dann ist es Haram. Ansonsten, wenn jemand freiwillig von sich selbst heraus beim Begleichen der Schulden mehr hergibt und das vorher nicht abgestimmt war, dann ist es halal. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß ja, was abgemacht worden ist beim Verleihen. Die Gelehrten sagen, der Prophet a.s.w. hat hier Zeit versetzt, ein Tier gegen ein anderes getauscht. Zeitversetzt ein Tier gegen anderes getauscht. Insofern sagen sie, ist das ein Beweis dafür, dass es nicht verboten ist, grundsätzlich Tiere gegeneinander auszutauschen, wie im Hadith von Samurah radiallahu anhu vorhin gesehen haben. Und dieser Hadith ist Sahih Muslim. Dieser Hadith ist Sahih Muslim, also hat er Vorrang, weil er authentisch ist. Taban, der Einwand der ersten Ansicht unter den Gelehrten, die das verbieten, sie sagen, in diesem Hadith geht es nicht um einen Bay'-Vertrag, sondern in diesem Hadith geht es um einen Qard-Vertrag. Jemand hat etwas geliehen, und etwas zu leihen und zurückzugeben unterliegt anderen Regeln als Bay'-Verträge. Eindeutig. Und der Beweis dafür ist, wenn ich euch fragen würde, darf man 100 Euro gegen 100 Euro tauschen, dann würde die Antwort normalerweise jetzt automatisch geschossen kommen aus eurem Mund. Man darf unter der Bedingung, dass der Austausch in der gleichen Sitzung stattfindet. Was in der Riba-Kategorie. Okay. Dann würde ich dich fragen, Tayyib, wenn das der Fall ist, wie soll ich dann um alles in der Welt Geld ausleihen? Wie soll das dann funktionieren? Jeder Mensch, der einem anderen Geld ausleiht, will das Gleiche wieder zurückhaben. Oder zumindest einen Teil davon. Und das kann nicht in der gleichen Sitzung stattfinden, weil das macht keinen Sinn. Okay? Eben, warum? Und was löst das Ganze? Das eine ist ein Qard-Vertrag, ein Darlehensvertrag. Und das andere ist ein Bay'-Vertrag. Ja, und bei Bay'-Verträgen, da greifen unsere Zinsregeln. Aber bei Qard-Verträgen, da greifen natürlich auch manche Zinsregeln, aber nicht die Tatsache, dass das in der gleichen Sitzung ausgetauscht werden muss, denn das würde ja dem Qard-Vertrag widersprechen. Und Qard-Verträge sind erlaubt. Qard-Verträge sind eindeutig erlaubt. gemäß Koran und Sunnah und Ijma. Dann sagen wir, okay, kein Problem, wenn ihr diesen Hadith nicht akzeptiert als Argument, so haben wir den anderen Hadith von Abdullah ibn Amr ibn As, den wir vorhin schon erwähnt haben. Ich erwähne ihn noch einmal. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihn beauftragt hat, eine Armee vorzubereiten. Als ihm die Kamele ausgingen, ordnete er ihm an, die jungen Zakar-Kamele zu verwenden. Er nahm dann ein Kamel für zwei Kamele von den Zakar-Kamelen. Und das ist ein Bay'ah-Vertrag für Produkte, die per Stück verkauft werden. Und der Prophet alaihissalatu wassalam hat das erlaubt. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten und auch die richtigere bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Und die Antwort auf den Hadith von Samura, wenn er authentisch sein sollte, so könnte man zum Beispiel sagen, dass der Prophet alaihissalatu wassalam den Austausch von zwei Tieren gegeneinander verbot, wenn beide die Zahlung hinausschieben. Wenn beide die Zahlung hinausschieben. Das wäre eine Antwort auf den Hadith, weil es muss irgendeine, entweder ist der Hadith nicht authentisch oder ist authentisch, aber dann brauchen wir irgendeine Antwort darauf, die im Einklang ist mit allen anderen Beweisen, die wir kennen. Dann kommen wir zu einer nächsten Frage. Und zwar, was ist, wenn wir Nahrung gegen Nahrung austauschen, wobei eine von den beiden Nahrungen verarbeitet worden ist? Also Nahrung gegen dieselbe Nahrung austauschen, aber eine von diesen beiden Nahrungen, die dieselbe sind, verarbeitet worden ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast irgendein Korn, in eine Art Korn, und du tauschst diese Art Korn gegen dieselbe Art. Unverarbeitet. Dann würden wir automatisch sagen, Voraussetzung 1, die Mengengleichheit, und Voraussetzung 2, der sofortige Austausch. Taqabud und Tamathun. Tamathun und Taqabud. Aber wenn jetzt die zweite Art zermalt ist, okay, du hast die erste Art, so wie du sie aus den Ähren genommen hast. Die zweite Art ist allerdings zermalt. Dann müssen ja immer noch beide Voraussetzungen erfüllt sein. Aber die Frage ist, geht das dann noch, wenn dieses Korn per Hohlmaß gemessen wird, ist das nicht mehr möglich. Nicht mehr möglich. Weil es ist eindeutig, das Zermalte wird mehr Gewicht haben beim gleichen Hohlmaß als das Unzermalte. Ja. Oder du hast Korn und machst daraus Brei. Oder du hast etwas Gekochtes und du hast, tauschst mit etwas Ungekochtem. Oder du hast zum Beispiel Orangen und tauschst sie gegen Orangensaft. Ja. Das wären alles Riba-Fälle, weil die Mengengleichheit einfach nicht gewährleistet werden kann. Oder zum Beispiel gereinigtes Korn mit nicht gereinigtem Korn. Und so weiter und so. Oder sogar, wie im Hadith, Rutab-Datteln mit Tamr-Datteln. Rutab-Datteln, Rutab ist ein Stadium vor Tamr. Tamr ist, trockener. Und Rutab ist noch sehr feucht. Ja. Und das heißt also, die Mengengleichheit ist wieder nicht gewährleistet. Und da haben wir den berühmten Hadith von Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, werden die Rutab weniger, wenn sie getrocknet sind? Rutab, wenn die feucht sind, haben wir gesagt. Ja? Werden die Rutab weniger, von der Menge her, vom Gewicht her, wenn sie getrocknet sind? Sie sagten, ja, der Verbot der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihnen das. Alles klar? Insofern ist dieser Hadith Grundlage dafür, was wir. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Stopp, inshallah, weil als nächstes würden wir uns unterhalten über ein paar berühmte, alte, frühzeitige Bay'ah-Formen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat. Und wir werden sehen, warum er sie verboten hat. Weil sie irgendwie die Riba-Regeln verletzen. Okay? Und deswegen macht es Sinn erstmal, deswegen wenn man diese Beispiele so im Fiqh einfach so liest, dann versteht man vielleicht nicht unbedingt. Aber wir haben jetzt alhamdulillah die Regeln ausführlich verstanden. Und alles, was wir jetzt erwähnen, ist einfach aufgebaut auf die Grundregeln, die wir uns vorher herausgearbeitet haben. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.